Ihr Lieben, herzlich willkommen zu Folge 13 unseres Podcasts Variationen. Alles wird anders. Wir wollen über Liszt sprechen, seine Variationen, über Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen. Diesen Variationen liegt ein außergewöhnlich ergreifendes Thema von Bach zugrunde. Die Kantate Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen, eine der frühen Weimarer Kantaten, hat als Nummer 2 einen großen Chor, in dem genau dieses chromatische Thema auf der Basis einer Passacaglia verhandelt wird. Dieses Thema bzw. diese Musik ist euch vielleicht noch bekannter als Kruzifixus aus Bachs H-Moll-Messe, wesentlich später entstanden. Und diese Stimmung, nämlich Kreuzigung, herrscht hier auch wirklich vor. Variationen. Alles wird anders. Der neue Klavierpodcast mit Igor Levit und Anselm Zibinski. Wir sprechen von Franz Liszt, Variationen über Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen. Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen ist das zweite Auftreten von Liszt in dieser Serie über Variationsreihen, weil, so wäre zumindest jetzt mal meine These, die Variation jetzt plötzlich zum Vehikel wird von einer sehr, sehr starken, expressiven, sehr persönlichen Aussage. Wir hatten sehr öfters davon, dass ein Komponist unterschiedlichste Daseinsformen, unterschiedlichste Stile, unterschiedlichste Satzarten miteinander verbindet. Hier ist es wieder eine Passacaglia, eine Chaconne, also ein feststehender Bass, der wiederholt wird und auf dessen Rücken, wenn man so will, ganz viele Gestalten entstehen, die aber alle expressiv im Grunde genommen in eine Richtung gehen. Die Variation ist jetzt nicht mehr so das Format des Weltreisenden, des Touristen, des sich Umschauenden, alles Mögliche Erschließenden, sondern doch eine Ausdrucksform, die sehr, sehr stark ein persönliches Bekenntnis auch abgibt. Der biografische Hintergrund: Franz Liszts Tochter Blondine mit Marie Dagou, die war Jahrgang 1835, also 27-jährig, starb wenige Wochen nach der Geburt ihres Sohnes an einer Brustentzündung. Kurz davor, schon 1858, war Franz Liszts Sohn Daniel gestorben. Der war gerade erst 20 Jahre. Als Daniel starb, 1858, hat Liszt dieses Präludium Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen geschrieben und dann 1862 diese Variationen. Er war damals in Rom, hatte eigentlich vor, Caroline Sayn-Wittgenstein zu heiraten. Diese Hochzeit wurde dann vom Vatikan nicht gestattet. Und er war sowieso persönlich in einer ziemlich tiefen Krise. Und da nimmt er sich dieses Thema aus Bachs, einer der ersten Weimarer Kantaten von 1714, und hat diese Variationsreihe geschrieben. Die muss man auch irgendwie in längeren Zusammenhängen erleben, weil das einen großen emotionalen Sog entfaltet, ne? Thank you. halt fürs das erste Mal, um einen ersten Eindruck zu bekommen. Das sind ich habe seit 2019 nicht mehr gesehen. 150 Takte von der Variation Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen von Franz Liszt. In der Liszt-Gesamtausgabe wird das unter freien Bearbeitungen geführt. Das ist ja vielleicht mal ganz interessant, darüber nachzudenken. Liszt hat ja bis 1848, da war er dann auch schon zweite Hälfte 30, mehr bearbeitet, als er selbst komponiert hat. Was hatte es mit diesem Bearbeiten bei Liszt auf sich? Also ich glaube, dass ein großer Teil des Liszt'schen Bearbeitens von Werken anderer damit zu tun hatte, dass Liszt, und das hat er ja auch selber gesagt, dafür sorgen wollte, dass diese Musik bekannter wird. Beethoven-Symphonien, die Symphonie Fantastique, wahnsinnig viele Lieder von Schubert, das war ja alles nicht so präsent und er hat dieser Musik tatsächlich geholfen. Es gab damals weder die elektronische Tonaufzeichnung, noch gab es das Konzertleben in dem Sinne, wie wir das heute in den größeren Zentren oder in so einer subventionierten Kulturlandschaft uns vorstellen können. Also er war im Grunde genommen ein Geburtshelfer auch dieser Musik, um sie den Menschen bekannt zu machen und auch zu ihrer allgemeinen Bildung auch beizutragen. Ich glaube, genau. Das war ja bei ihm auch ein sehr, sehr starker Impuls. Genau. Ne? Und dann gibt es einfach also hunderte von Bearbeitungen. Das ist unfassbar, was dieser Mann geleistet hat. Und wie viel er gekannt hat und mit wie viel Material er einfach gleichzeitig zu tun gehabt hat. Du hast jetzt gerade hier in Salzburg, 500 Meter von hier im großen Festspielhaus, vor zwei Tagen die Klavierpartitur der Eroica, also der Beethovenschen dritten Sinfonie von Liszt, gespielt. Wie fühlt sich das an, diese Musik unter den Fingern zu haben, abgesehen davon, dass es unheimlich viele Noten für 10 Finger sind? Es ist irrsinnig erfüllend. Also ich meine, es ist so erhebend, einfach diese Musik zu spielen und irgendwie das Gefühl zu haben, die gehört mir halt auch. Ja, ich nehme daran richtig Anteil, nicht nur als Hörer in dem Fall, sondern es ist irgendwie meins, ja. Und diese Bearbeitung, als Pianist. Ja, und diese Bearbeitungen von Liszt sind so, so unglaublich gut geschrieben, dass irgendwann einfach automatisch der Moment einsetzt, wo du einfach merkst, es wird ein genuines Klavierwerk. Es fehlen mir eigentlich die Worte dafür, was Franz Liszt ja in seinem Leben geleistet hat. Es gab ja Zeiten, da hat man dann gerne darüber nachgedacht, was ist jetzt hier original und was ist jetzt hier legitim und so weiter. Heute ist es doch vielleicht eher sogar faszinierend zu sehen, wie sich so die Zeiten begegnen. Also Hier im konkreten Fall dieser Variation haben wir eine Einleitung, vielleicht magst du sie noch einmal kurz nochmal anspielen, die komplett aus Liszts Hand ist, die aber natürlich schon antizipiert, welches Thema dann gleich variiert wird. Das sind im Grunde genommen die ersten 17 Takte dieses Stücks. Was ist das jetzt rhetorisch, musiksprachlich? Seufzer, es sind Sospiri, es sind Vorhalte. Sehr chromatisch. Wir hatten das ja in einer der ersten Folgen, als wir über die Goldberg-Variation sprachen, was Chromatik ausmacht, wie das zu einem klagenden Gesang wird. Und ein ständiges Abwärtsgleiten, auch allein genau. Die Abwärtsbewegung. Und das ist etwas, was sich durch das ganze Stück zieht, dieses In den allerersten Takten verbirgt das ja ganz geschickt hinter diesen vierstimmigen Akkorden. Willst du es noch einmal nur die ersten Akkorde nochmal? Das ist das ganze Stück. Und das ist natürlich dieser chromatische Abgang von Bach. Wie geht denn nochmal? Auch eine Amolmesse hat er. Also das ganze Stück ist im Grunde ein großer Seufzer. Tatsächlich, wir sprachen kurz davon, wie sich die Zeiten oder die Jahrhunderte begegnen. Denn dieser Lamento-Bass, also dieser klagende Bass, der chromatisch, also in Halbtönen absteigt, ist ja eine Formel schon uralt aus dem 16. Jahrhundert, die dann immer wieder, dein Freund Alex Ross hat darüber ja mal einen wunderbaren Aufsatz auch geschrieben, sich immer wieder bis in die moderne Popmusik, Hotel California und solche Geschichten immer weitergezogen hat. Eine viertaktige Formel, die immer wieder zurückführt, quasi von der Quinte zu dem Grundton und damit natürlich diesen Zyklus in Gang setzt, der im Grunde genommen unendlich ist. Unendlich. Willst du das nochmal ganz abstrahiert einmal vorführen, wie dieser Bass verläuft? immer ein Dreiertakt, wie bei Chacons üblich, der eine irrsinnig tragische. Das kann unendlich. Und immer so weiter. Für Liszt, den großen Virtuosen, den Zigeuner, wie er sich ja auch selbst ein bisschen stilisierte, das Wort benutzt man heute nicht mehr, aber das ist natürlich damals schon noch ein bisschen auch diese Bilderwelt gewesen, der Ungar, der Rollenspieler, der dann nach Rom ging und sich auch die niederen Weihen als Priester verleihen lassen hat, ist das natürlich ein weiter Weg in seiner spirituellen Reise. Ja, ja, irre. Er hat in seiner Weimarer Zeit Präludium und Fuge über BACH für Orgel geschrieben. Er hat Ad Nos ad Salutarem Undam geschrieben über diesen Meyerbeer-Choral aus Le Prophète. Dieses Stück hast du auch viel gespielt. Ein großes Orgelwerk, was dann Ferruccio Busoni wieder als Klavierwerk bearbeitet hat. Also dieses sich ins Sakrale wenden, hat aber hier tatsächlich natürlich einen sehr biografischen Anlass. Genau. Und es wird auch virtuos, es wird auch sehr insistierend, so Momente wie, dass er... dass die Töne sich wiederholen. Das hat ja etwas wahnsinnig Schmerzhaftes, etwas Bohrendes, dieses... Bohren in diesem Stück ist allgegenwärtig, es wird natürlich auch sehr virtuos, es geht über das ganze Klavier. Es bekommt so was Wellenartiges, Orkanartiges, aber es hat immer ein ungeheures Klagen und wirklich eine Tragik in sich. Wie, wo, wann hast du dieses Stück gespielt? Was in Salzburg. Sagt es dir? Ehrlich gesagt habe ich es nur ein einziges Mal in meinem Leben gespielt, hier in Salzburg. Ich habe es gespielt mit einer anderen Bearbeitung von Franz Liszt auf Mozarts Lacrimosa aus dem Requiem. Und das Stück, ja, ist für mich mit eines der wichtigsten Liszt'schen Klavierwerke, ohne Zweifel. Aber gespielt habe ich es wirklich nur einmal und nur hier in Salzburg. Hat man jetzt mit leichter Ironie gefragt, als frommer Christenmensch nicht ein kleines bisschen Schwierigkeiten damit, wie dieser Klage um die eigene Tochter und diese Anlehnung an Bachs Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen in so einen virtuosen Theaterdonner übergeht? Ich glaube, nein. Und ich bin kein frommer Christ. War uns bewusst. Nein. Ja. Aber es gibt hier diese Steigerung und diese Steigerung nimmt plötzlich ihre Eigendynamik an. Das kann man vielleicht sagen, oder? Du meinst... Das ist ja doch auch eine alte Variationsstrategie, dass es immer schnellere Figurationen wird. Achso, du meinst... Der Tonumfang vergrößert sich, die Zahl wird... Pianistische Technik, die Mendelssohn in den Variationen auch benutzt. In der Coda im letzten, ja. In der Coda. Das Stück ist einfach ungeheuer. Wir können das vielleicht, wenn wir wollen, an den Vortragsbezeichnungen nochmal nachzeichnen. Ja. Das Ganze beginnt dolente, also schmerzlich, schmerzhaft. Da kommt immer espressivo ausdrucksvoll, dann kommt piangendo, also weinend. Ja. Und immer wieder espressivo. Und dann landen wir gerade da, wo du eben spieltest, bei tempestuoso, also bei stürmisch, gewitterhaft. Das Interessante ist, dass sich der Dreivierteltakt, der bei Liszt Stesso Tempo, das war Takt 167, in einen Vierteltakt verwandelt. Und da schreibt Liszt sehr schön, keine marschartige Akzentuation, weil das natürlich plötzlich eine heroische Qualität bekommt. Willst du diese Stelle nochmal spielen? Vielleicht 163, vier Takte, bevor es dann in den... Aber ich muss jetzt mal ganz blöd fragen, du hast dieses Stück jetzt 2 Jahre nicht gespielt, aber du schlägst dann die Noten auf und irgendwo in deinem Bewusstsein und in deiner motorischen Hyperintelligenz ist das so abgespeichert, dass es einfach gleich wieder geht. Klärend ist klärend, oder wie sagt man in Alemannien? Das Ganze, ich lass das jetzt so stehen. Du lässt es so stehen, genau. Das Ganze mündet in ein Rezitativ und diesen Übergang solltest du uns spielen, denn dort wird es plötzlich sehr einsam und sehr schmerzhaft. Lange Pause, lunga Pause. Aus einem Chor, einem Choral, einem Gesang, Solo. Einer ganzen Gemeinde wird ein Rezitativ, also wirklich auch im schmerzvollsten Gestus des Einzelnen oder der Einzelnen, der Klagenden. Als Zwischenstation quasi Andante und Poco Mosso. Vielleicht willst du uns das vorführen, wie dieses Stück in diesen Choral nachher mündet. Das ist eine sehr, sehr interessante Entwicklung, weil das Ganze ist ja doch eine freie Auseinandersetzung immer wieder mit den... Klagen sind sehr kurz, sind sehr abgerissen, aber enden nie. Also ich finde das jetzt auch deswegen sehr, sehr interessant, diese Stellen, weil der späte Liszt mit den Solo-kurzen Klavierstücken, der späteste Liszt ist ja jemand, der ganz, ganz wenige Noten nur noch schreibt, unglaublich spärliche Texturen, manchmal auch hart am Rand des Atonalen. Ja. Und hier ist plötzlich aus diesem sehr theatralischen und sehr virtuosen und sehr volltönenden was extrem Karges jetzt geworden. Ja. Gell? Und umso größer wird dann der Aufstieg, quasi die Rückkehr. Gemendo stöhnend, gell? Wären wir Richard Wagners Tristan und Isolde. Art Rezitativ, Kadenz. Alles mündet in einem Choral. Was Gott tut, das ist wohl getan, dabei will ich verbleiben. Das Stück mündet wie einige tolle Klavierwerke dann in einem Choral. Im Grunde genommen schon ab, zwar ist es kein Bachscher Choral, schon die Beethovens Klaviersonate Opus 109 ist ja so angelegt, dass die ersten zwei Sätze eigentlich auf hier hinführen. Bosonis große zweite Violinsonate führen im Grunde die ersten drei Sätze in den Bachschen Choral. Mendelssohns erstes Präludium und Fuge. Führt am Ende in einen großen Choral. Also das hat in gewisser Form Tradition und hier. Das ist allerdings natürlich jetzt der originale Choral aus dieser Kantate BWV 12 von Bach. Aber es führt trotzdem dahin. Und natürlich ist das auch immer eine Aussage. Brahms' erste Sinfonie führt zu einem Choral. Genau. Man hat ja oft darüber gesprochen, dass die Komponisten in Beethoven oder Beethoven selbst vor allen Dingen natürlich die Idee der Freiheit und der Verbrüderung der Menschen in der fünften aber oder in der neunten. Hier hat das natürlich einfach so biografische Noten zu sagen. Rückkehr zum Glauben. Was Gott tut, das ist wohl getan, dabei will ich verbleiben. Es mag mich auf die raue Bahn Not, Tod und Elend treiben. Es wird mich Gott ganz väterlich in seinen Armen halten. Drum lasse ich ihn nur walten. Das schreibt er dann kursiv als letzte Zeile. Als letzte Zeile schreibt das List, genau. Und das hat natürlich auch eine zutiefst berührende biografische Note. Und dieses Werk endet, ich will nicht mal sagen triumphal, aber in so einem Brucknerschen Sinne feierlich. Apotheotisch. Kann man schon sagen, oder? Schon. Aus F-Moll wurde F-Dur. Igor Levit mit Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen, den Variationen von Franz Liszt als Folge unseres Podcasts. Alles wird anders mit Anselm Czerwinski. Und Igor Levit. Variationen. Alles wird anders. Der Klavierpodcast von Igor Levit und Anselm Czerwinski ist eine Produktion von BR Classic.